Das war am 12. Dezember 2015. Seither ist in der internationalen Politik gerne von einem Paris-Moment die Rede, wenn es darum geht, etwas so richtig voranzubringen und als Weltgemeinschaft endlich die Tatkraft zu zeigen, die es braucht, um Herausforderungen zu meistern. Natürlich ist mit den Beschlüssen von Paris das Problem nicht beseitigt. Für den Schutz des Klimas ist noch sehr viel zu tun, um den Ausstoß von Kohlendioxid bis zur Mitte des Jahrhunderts unter dem Strich auf Null zu bringen. Net Zero. Ob beim Thema Flugreisen, Verbrennungsmotor, den Heizungen oder beim Kohlestrom. Wir werden alle noch viel stärker gefordert sein. Die Umstellungen, die es dafür braucht, mitzutragen und in unseren Alltag einzubauen. Aber der politische Rahmen ist gesetzt. Es gibt ein solides Referenzdokument, von dem aus man weiterarbeiten, an dem man Fortschritte messen und abgleichen kann. Das ist wichtig. Und dass es wirkt, wenn auch bei weitem nicht entschlossen und schnell genug, kann man überall beobachten. Der Begriff Climate Mainstreaming oder Klima Mainstreaming hat sich längst über Fachkreise hinaus festgesetzt. Er bedeutet, in freier Interpretation, dass Klimaaspekte überall mitgedacht und berücksichtigt werden. Nicht zuletzt deswegen sehen sich heute selbst viele Firmen genötigt, Nachhaltigkeitsstrategien zu verabschieden und über ihre Fortschritte zu berichten. Da mag Greenwashing mit im Spiel sein. Aber auch das zeigt, dass sich die Wirtschaft zunehmend in Erklärungszwang und in der Pflicht sieht, klimafreundlich zu handeln. Und diese Richtung ist durch Paris in Kombination mit den nachhaltigen Entwicklungszielen SDGs klar vorgegeben. Selbst ein Unternehmen wie BlackRock, noch vor Jahren als Heuschrecke verschrien und nicht gerade bekannt dafür, irgendetwas außer seinem Profit im Auge zu haben, hat sich inzwischen klare Ziele zur Reduktion seiner Emissionen gesetzt, die auch Zulieferer einschließen.